Ein viel zu weiter Weg durch das tiefste Dunkel, wo deine Augen nichts mehr sehen. Ich fühle mich schon wie achtmal gelebt. Aus den Wolken auf Beton, dann aus dem Elend auf die Beats. Ich höre schon immer das Blut in meinen Adern. Es spielt mir ein Lied von Familiendramen, Räubergeschichten, Drogendelikten, Selbstmordattacken, ekligen Ratten und Wölfen im Schatten. Vom Rennen durch Scherben, Wunden und Narben im Herzen von tausenden Chancen bekommen, um sie dann wieder wegzuwerfen. Er hatte so viel Potenzial verschenkt, wollte einfach nur noch weg. Viel zu schwer war sein Gepäck. Doch was mein Schatten noch nicht wusste, weiß ich jetzt. Die besten Diamanten findet man nur unter 1000 Tonnen. Ganz egal wohin ich geh, egal wie schnell ich mich beweg, ob ich weine oder lache, er bleibt immer bei mir. Ewig teuer Schatten.